Erster, dies ist eine Botschaft über Ninive. Naum aus Elkosch hat diese Vision aufgeschrieben. Zweiter, Gott ist eifersüchtig und rächt sich. Er ist sehr zornig auf seine Gegner. Er bestraft seine Feinde für ihr Unrecht. Dritter, Gott wird nicht schnell zornig. Er ist sehr mächtig. Er lässt Schuldige nicht frei. Er geht im Sturm und in den Wolken. Vierter, er schimpft mit dem Meer und es trocknet aus. Er macht alle Flüsse leer. Die Blumen in Basan und am Libanon sterben. Fünfter, die Berge zittern vor ihm. Die Hügel schmelzen. Die ganze Welt bebt vor seiner Gegenwart. Sechster, wer kann vor seinem Zorn bestehen? Sein Ärger brennt wie Feuer. Die Felsen zerbrechen vor ihm. Siebter, Gott ist gut. Er ist ein sicherer Ort in der Not. Er sorgt für die Menschen, die ihm vertrauen. Achter, aber er vernichtet seine Feinde mit einer Flut. Er jagt sie in die Dunkelheit. Neunter, was plant ihr gegen Gott? Er macht ein Ende mit euch. Die Not wird nicht noch einmal kommen. Zehnter, die Feinde sind wie verwickelte Dornen. Sie sind wie betrunkene Leute. Sie verbrennen wie ganz trockenes Stroh. Elfter, aus dir kam jemand heraus. Er dachte sich Böses gegen Gott aus. Er hatte schlimme Pläne. Zwölfter, Gott sagt, sie sind stark und viele. Aber sie werden vernichtet und verschwinden. Ich werde mein Volk nicht mehr quälen. Dreizehnter, jetzt zerbreche ich das Holz auf deinem Nacken. Ich reiße deine Ketten kaputt. Vierzehnter, Gott hat über dich entschieden. Dein Name wird nicht mehr weitergegeben. Ich zerstöre die Götterfiguren in deinem Tempel. Ich grabe dein Grab, denn du bist wertlos.